Aldo und ich waren gestern nicht zufällig im Forum Romanum und wir haben nicht zu den geladenen Gästen gehört. Wir waren da, weil wir damit rechnen mussten, dass zwei Menschen den Tod finden würden. Sie erzählte Uehara von der ominösen E-Mail, auch davon, dass sie selbst darin genannt wurde. Jetzt verstehen Sie vielleicht, dass ich mich in gewisser Weise für den Tod von Pignato und Calvi verantwortlich fühle, auch wenn ich beim besten Willen nicht weiß, wie ich ihn hätte verhindern können. Uehara starrte sie erschüttert an. Schließlich sagte er, »Sie haben sich nichts vorzuwerfen, wirklich nicht. Es gibt nichts, das Sie hätten tun können. Aber wer kann diese E-Mail geschrieben haben?« Nach kurzem Überlegen beantwortete er seine Frage selbst. »Doch wohl niemand anderer als Pignato. Nur er kann im Voraus gewusst haben, was er am Abend tun würde.« »Das ist eben die Frage«, seufzte Claudia. »Wieso?« »Auch wenn es dem Augenschein nach nur ein Freitod gewesen sein kann. Ich hatte gestern Abend nicht den Eindruck, dass Pignato aus freien Stücken handelt. Bevor er mit Arietta Calvi in die Tiefe stürzte, kam er mir vor wie jemand, der ebenso verzweifelt wie vergeblich gegen etwas ankämpft.« Der Japaner nickte. »Ja, jetzt, da Sie es sagen, den Eindruck hatte ich auch.« »Das ist doch Blödsinn«, warf Aldo ein. »Als die beiden stürzten, stand außer ihnen niemand auf der Bühne.« »Vielleicht hat er sich gegen sich selbst gewehrt«, gab Uehara zu bedenken. »Gegen das Zerstörerische in ihm, das dann aber doch die Oberhand gewonnen hat.« »Ja, vielleicht«, sagte Claudia leise. »Das wäre wohl die einzige logische Erklärung.« Uehara legte den Kopf schief und sah sie zweifelnd an. »Sie sagen das in einem Ton, Kommissario, als seien Sie davon nicht überzeugt.« »Ich frage mich, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen Pignatos Tat und dem Versuch, mich zu entführen. Schon seltsam, dass beides in ein und derselben Nacht geschehen ist.« Sie zog einen der eingeschweißten Ringe hervor und legte ihn vor Uehara auf den Tisch. »Beide Entführer haben einen solchen Ring getragen. Sagt er Ihnen etwas, Monsignore?« »Mir? Warum kommen Sie damit ausgerechnet zu mir?« »Weil Sie sich als stellvertretender Leiter des Vatikanischen Büros für Gräberarchäologie mit der Antike auskennen und als Theologe gewiss auch über profunde Kenntnisse in der römischen Mythologie verfügen. Außerdem, und das ist der wichtigste Grund, vertraue ich Ihnen. Und ich baue darauf, dass Sie unser Gespräch mit größter Diskretion behandeln.« »Darauf können Sie sich verlassen«, sagte Uehara und nahm den Ring auf, um ihn eingehend zu betrachten. »Der Ring ist ganz sicher nicht antik, das Bildnis allerdings stammt von einer vorchristlichen Münze, es zeigt den alten Gott Janus, aber das dürften Sie auch schon erkannt haben.« »Ja, aber von wann genau stammt dieses Bild?« »Aus dem zweiten vorchristlichen Jahrhundert, würde ich sagen, wenn Sie einen Augenblick warten wollen.« Flink stand Uehara auf und verließ den Raum. Die Blicke von Claudia und Aldo trafen sich, und Aldo fragte, »War ich zu hart?« »Er ist einer der sympathischsten Leute hier im Vatikan, und ich glaube, er macht uns nichts vor.« »Ja, aber war ich zu hart?« Claudia lächelte. »Nein, du hast deinen Job getan, das ist deine Aufgabe. Aber jetzt sollten wir uns darauf konzentrieren, den Monsignore als unseren Verbündeten zu gewinnen.« »Einverstanden. Es tut übrigens gut, dich mal wieder lächeln zu sehen.« »Du hast halt eine erheiternde Ausstrahlung.« Aldo gab sich erstaunt. »Das hat mir noch niemand gesagt, aber wenn es so ist, dann freut es mich. Da du Erheiterung vertragen kannst, darf ich dich heute Abend zum Essen einladen? Wir haben schon lange nicht mehr richtig ausgiebig gequatscht.« »Okay. Ehrlich?« »Sieh mich an, Aldo. Können diese Augen lügen?« Er grinste. »Kein Kommentar.« Sie hatte ganz spontan zugesagt, aber sie bereute es nicht. In der Tat konnte sie Abwechslung vertragen, und Aldo war voller Charme und Witz. Warum also nicht ein paar Stunden mit ihm verbringen? Das war allemal besser, als allein in diesem Hotelzimmer zu hocken. Wenig später kehrte Uehara zurück, in der Hand ein broschiertes Buch mit dem Titel »Münzen der Antike Band 1, die vorchristliche Zeit«. Er schlug es auf, sobald er sich wieder gesetzt hatte. »Hier müsste es sein«, er zeigte auf eine Seite, etwa in der Mitte des Buches, aber dann malte sich Enttäuschung auf seinem Gesicht ab. Ganz oben auf der Seite war zwar eine Janusmünze abgebildet, aber das Gesicht darauf war, anders als das auf dem Ring, bärtig. »Oh, das ist es gar nicht. Moment mal, ich weiß genau, dass es in diesem Buch ein Bild von dem Ring gibt. Ah, hier.« Nach kurzem Blättern hatte er die entsprechende Seite gefunden. Dort war tatsächlich eine Münze mit dem Bildnis zu sehen, das auch die Ringe schmückte. »Ich habe die beiden Münzen verwechselt. Die andere datiert aus dem 2. Jahrhundert vor Christus. Diese hier wird allerdings dem Zeitraum um 220 vor Christus zugeordnet.« »Ein sehr jugendlich wirkender Gott«, stellte Aldo fest. »Ich habe mir Janus eigentlich immer mit Bart vorgestellt. Da wirkt er einfach eindrucksvoller, ehrfurchtgebietender.« »Es gibt verschiedene Janus-Darstellungen, auch solche, auf denen das eine Gesicht bärtig und das andere glatt rasiert ist.« Uehara blätterte ein paar Seiten weiter. »Hier sehen Sie eine entsprechende Münze. Diese Darstellungen werden in der Regel als Sinnbilder des Gegensatzes zwischen alt und beinigen, vollbusigen Dienstmädchen verwöhnen.« Alessandra knuffte ihn mit dem Ellbogen in die Seite. »Vielleicht sollte ich mir das mit der gemeinsamen Zukunft doch noch mal überlegen. Du bist ja ein richtiger Sexist.« »Nein, Italiener.« Aldo griff unter seine Nappa-Lederjacke und zog die Beretta hervor. »Rechnest du mit Ärger?« fragte Alessandra und zog ihre Waffe ebenfalls. »Vorsicht ist besser als Nachsicht. Dass auf unser Klingel niemand reagiert hat, macht mich schon ein bisschen nervös. Wenn niemand da ist, warum brennt dann Licht? Wenn aber jemand zu Hause ist, warum wird dann nicht geöffnet? Soll ich's nochmal versuchen?« Alessandras linke Hand schwebte über der Klingel im Eingangsbereich zur Penthouse-Wohnung und sie streckte schon den Zeigefinger aus. »Nein, wir haben ja das hier.« Aldo hielt den Schlüssel hoch und steckte ihn ins Schloss. Es ließ sich problemlos öffnen, und mit einer schnellen Bewegung stieß er die Tür auf. In dem dunklen Flur vor ihnen blitzte etwas auf. Aldo hörte die Detonation eines Schusses und er hörte den Schrei neben sich. »Alessandra!« Er hatte ihren Namen noch nicht ganz ausgesprochen, da brach sie auch schon zusammen und fiel ihm vor die Füße.